1. Ein prophetisch Botschaft über die Meerswust kundigt ein Erinnerungen, das Y Sturm aus dem Süden oder einem schrecklichen Wustenland heranet. 2. Mir wird ein Schwervision offenbart, der Unterdrucker unterdrückt weiterhin und der Store ist stort unaufholig. Die Schaub ruf ICH, Zit Heron, Elam. Belagert, Median. ICH wird all ihrem Süften einen bereiten. 3. In Folge dieser Vision sind mein Haften von Krampfen ergriffen und Schmerzen überfallen mich, why die wien einer gebarenden ICH bin so benommen, das ICH nicht hören kann und so bestürzt, das ICH nicht sehe. For mein Gedanken sind verwirrt und entsetzen überwältigt mich, die Abenddämmerung, die ICH einst liebte, hat sich für mich in einen Zustand des Schreckens verwandelt. 5. Warend man den Tisch deckt, Teppich ausbreitet, Isten trinkt, Erten der Befehl, auf, Fürsten, saut die Schilder für den Kampf. 6. Denn der Herr sprach zu mir, Geh, stell einen Wachter auf, damit als meldet, was seat. 7. Wenn Reiter seat, Gespann von Ferden, Esselreiter oder Kamelreiter, soll aufmerksam lauschen und genau beobachten. 8. Der Wachter rief daraufhin, Herr, ICH stehe Tag für Tag auf mein Imposen und verhaar nackt für nackt auf meine Wasch. 9. Plötzlich erschienen Reiter und Gespann von Ferden, die verkündeten, Babylon ist gefallen, gefallen. Und als sein Gottebilder sind zu Boden geschmettet worden. 10. O mein Volk, das Samant und Gedroschen Word. Was ICH vom Herrn der Heerscheren, dem Gott Israels, erfahren habe, das habe ICH uch nun verkündet. 11. Ein prophetisch Botschaft über Duma, Gemund ruft mir aus Seer zu, Wachter, why wheat is die Nacht fortgeschritten? Wachter, why spat ist es in der Nacht? 12. Der Wachter antwortet, der Morgen word kommen, doch auch die Nacht word folgen. Wenn weitere Fragen hat, Kurt Surak und fragt Ernut. 13. Ein prophetisch Botschaft für den Abend, Karawanen der Dedanata, verbringt die Nacht im Wald. 14. Bewohner des Lands Thema, bringt den Durstigen Wasser entgegen und bietet den Flutschtenden Brotten. 15. Den Sie sind vor den Schwerten geflohen, vor dem gesagten Schwert, dem gespannten Bogen und der Intensität des Kampfes. 16. Denn der Herr sprach zu mir, innerhalb eins Jahres, genau why die Jahr eins Lohnarbeiters gesalt werden, wer die gesamte Pracht kedos ein en finden. 17. Die Anzahl der Verbleibenden Bogenschützen unter den Kriegen kedos word gering sein, denn der Herr, der Gott Israels, hat dies verkündet.